Drei Wochen vergeht ohne eine gute Portion Starkstrom fürs Ohr. Und wie es die lascive Flüsterstimme bereits im Intro angekündigt hat, ist die Zeit wieder mal reif für eine neue Episode von Ampere, deinem Elektronika-Podcast, hier auf SRF Virus. Während wir uns in der letzten Folge in der Comfortzone gemütlich gemacht haben, geht es in dieser Ausgabe wieder einmal raus in die weite Welt, und zwar mit etwas ganz Speziellem, straight aus der Innerschweiz. Aus Nidwalden ertönt seit einigen Jahren ein Bassgewitter erster Güte. Grund dafür ist das Label Drum Army, das zu den wenigen heimatlichen Imprints gehört, wo aktiv Drum & Bass in die Atmosphäre pusht. Und jetzt der internationalen Szene mit ihrer neuen 21-Track starken Compilation zeigen wird, dass die Alpennation gehörig mitmischen kann. Pünktlich zum Release von dieser Mammut-Compilation habe ich mich mit dem Luca und dem Tobi von der jungen DNB-Truppe auf dem Ampere-Discord-Server getroffen und mit ihnen unter anderem darüber geredet, wieso man manchmal zu voreilig über schnelle Breaks und intensive Bass urteilt, was der Rave so einzigartig macht und was Nidwalden mit Drum & Bass überhaupt am Hut hat. Wir spielen aber nicht nur Tanzmaterial jenseits von 170 BPM in dieser Folge, sondern rinsen auch der frischeste Stuff straight vom Release-Radar und dem Juwelentresor zugleich. Natürlich wie immer schön zusammengesammelt in unserer Playlist auf Spotify. Wir steppen straight in zwei grosse Releases von der letzten Woche. Zuerst Verbosa von Overmono und nachher in die neue Bonobo-Scheibe namens 6000 Feet zusammen mit Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Da es anyway viel Blabla in dieser Folge gibt, bin ich jetzt lieber mal still. Wir gehören uns aber gerade zum Interview mit der Drum Army aus Nidwalden. Hier in der 58. Folge von Ampere mit mir und Benny, hier auf SRF Virus. Ampere auf SRF Virus. Nachdem das Intro auf der grossen Bühne stattgefunden hat, stürzen wir uns jetzt kopfüber in Underground. Der Tobi und der Luca vom Nidwaldner Drum & Bass Label Drum Army sitzen wir digital gegenüber und zusammen sind wir definitiv ready für den Deep Dive Richtung Mariannengraben. Tobi und Luca, ihr seid mittlerweile die zweiten Gäste, die ich hier auf dem Discord-Channel begrüsse. Ganz Corona-konform sind wir hier zu einem Online-Date verabredet und ich könnte mich eigentlich nicht mehr freuen, denn ihr repräsentiert ein Label, das einen Sound pusht, der bis vor kurzem noch meine Miete gezahlt hat. Ihr seid Drum Army und wie der Name vielleicht vermuten lässt, geht es dort um Drum & Bass, ein Genre aus der Ursuppe von der Rave Culture, wo gerne Breakbeats um die 160 bis 180 BPM pusht und eigentlich ein super diverser Spielplatz für so manche Zukunftsmusik ist. Es ist eine Stilrichtung, die ein bisschen alles hatte, von der Keller-Ekstase bis zur Festivalbühne, mal verhasst und mal für den Edge-Faktor an einer Techno-Party gespielt. Trotz manchmal sehr introspektiven Moment ist der Rave der wohl zentrale Schauplatz von Drum & Bass. Was ist eure erste Erinnerung an D&B? Also ich weiss noch, ich bin damals im Kollegi, da bin ich vermutlich so 14 gewesen, bin ich mal von Kollegen hergeführt worden, also ein bisschen erste Tunes gehört und bin dann ich direkt verliebt gewesen, die Musikrichtung und bin dann auch kurz darauf schon das erste Mal einen Rave. Wir haben recht Glück gehabt, dass Project Riot in der Schüre Came on Crooked eingeladen hat. Und das war halt noch riesig, so als Neuling, das erste Mal einen Rave, dann gerade noch Came on Crooked. Also es war sehr überwältigend gewesen. Und ab dann war für mich passiert und klar gewesen, dass ich mich dieser Musik noch ein bisschen mehr mitteln werde. Wenn ihr euren Sound in eigenen Worten beschreiben müsst, wie tönt Drum Army? Divers. Einfach divers. Wo wir haben uns schon am Anfang gesagt, wir haben so eine Schiene, wo wir ungefähr fahren wollen. Aber wir haben jetzt länger mehr gemerkt, dass es einfach doch Drum-Bass ist, was uns gefällt. Und halt generell auch sonst elektronische Musik. Das heisst, also das Album, die LP, das im November kommt, da werden wir sicher auch noch drüber reden nachher, ist schon mal ein sehr gutes Beispiel von dem. Die ist extrem vielseitig und zeigt eigentlich vor allem etwas. Und um nicht zu viel verraten, es werden in Zukunft auch mal Lieder kommen, die nicht auf 176 BPM sind. Alright, alright. Ein Drum'n'Bass-Label zu machen, ist wie in so vielen anderen Genres so ein Passion-Ding. Wenn man nicht ganz oben mitspielt, gibt man mehr, als dass man auf den ersten Blick zurückkriegt. Was ist die Intention bei der Drum Army? Also wir spielen definitiv im internationalen Game ja nicht ganz oben mit, das ist so. Aber ich denke, etwas, wo man eben gleich zurückbekommt, auch wenn man nicht ein mega grosses Main-Player-Label ist, sage ich jetzt mal, ist, dass die Leute einem gleich halt auch ein mega positives Feedback geben, dass man innerhalb der Szene wirklich gute Freundschaften kann finden und dass halt auch irgendwie eine Wertschätzung von Leuten, die man selber aufschaut und sie als Idol betrachtet, dass so Leute dann plötzlich auf einem zukommen und sagen, hey, das war ein mega cooles Release oder das ist mega toll, was ihr da macht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man zurückbekommt. Und wir fahren eigentlich auch als Drum Army hinein, dass uns nicht unbedingt der kommerzielle Gewinn jetzt in erster Linie das Wichtigste ist, sondern es geht eher darum, eben um so eine Wertschätzung zu bekommen und dass wir halt auch in dem Game, in dem Drum-Bass-Game, das mitprägen können und unsere Perspektive auf das Ganze in Form von einem Label können vertreten. Was sind so die grössten Milestones seit der Geburt des Labels und was ist so in der Zwischenzeit passiert? Der grösste Milestone, da wirst du glaube ich noch einmal darauf zurückkommen später, und das ist zwar die Nominierung an den Drum Bass Arena Awards 2018 in der Kategorie Best Newcomer Label. Sind wir dort auf den 5. Rang gekommen und neben uns sind wirklich Label nominiert gewesen, wo wir auch schon ein bisschen als Idol betrachtet, und das war halt sehr einprägsam gewesen. Aber auch weiterhin, der ganze Prozess an und für sich ist sicher ein Milestone. Also jedes Release, das gut ankommt, oder jeder Musiker, wo man angefragt wird, wo man selber irgendwie Fan davon ist und dann schreibt einem plötzlich, hey, ich würde gerne eine EP bei euch releasen, das ist, betrachte ich persönlich auch mega als Milestones. Zusätzlich haben wir auch in den letzten 1-2 Jahren die ersten internationalen Drum Army Partys hatte, also so Label Nights. Und das ist natürlich schon auch etwas sehr Schönes, nicht nur für das Musikerleben, sondern für das Leben allgemein. Sehr wichtige Momente und die einem auch so in dieser Leidenschaft pushen. Ihr habt es bereits angesprochen, ihr seid an den Drum Bass Arena Awards nominiert gewesen. Leider haben die Votes für 20 Ausgaben zwar nicht gelangt, aber was ist das dort für ein Gefühl für euch gewesen, mit so einer internationalen und auch heissgeklickten Konkurrenz nominiert zu sein? Also es war für uns halt ein riesen Ehr, nicht nur dort nominiert zu sein, sondern gerade noch im ersten Jahr, wo wir überhaupt angefangen haben, das Label zu sein, gerade nominiert zu werden. Neben Labels, wo wir schon seit mehreren Jahren die Musik spielen und wirklich, wir sind dort hergekommen und es sind halt wirklich Who is Who auf Drum Bass ist dort gewesen. Und das ist dann halt schon impressive, dass du mal siehst, nach so kurzer Zeit bist du schon an so einem Ort, und es hat ein sehr gutes Gefühl gegeben und extrem viel Motivation für alles, was dann gekommen ist. Was wäre die nächste Evolutionsstufe? Was sind so eure Long-Term-Goals? Unsere Long-Term-Goals sind eigentlich schon voll am Rollen. Und zwar geht es ja eigentlich uns eben nicht darum, besonders bekannt zu werden oder jetzt besonders grossen Reach zu haben, sondern in erster Linie darum, Drum-Bass in dieser Form zu pushen, wie wir es pushen wollen und wie wir auch die Zukunft von dieser Musikrichtung sehen. In dem Sinn sind wir da eigentlich schon voll drin, in diesen Long-Term-Goals. Ich glaube aber schon auch, dass halt ein grösserer Reach, was Leute angeht, essentiell ist, weil es ist schon auch für uns gewissermaßen wichtig, dass halt die Musik, die wir machen oder fördern, natürlich auch gelost wird. Wie würdet ihr dem Vorurteil begegnen, dass Drum & Bass immer sehr militant ist, immer straightforward, fast schon aggressiv? Ist das zu generalisierend? Ich würde sagen, es ist zu generalisierend und kommt von Leuten, die sich vielleicht noch nie so mit Drum Bass beschäftigt haben. Weil für mich ist Drum Bass eine der facettenreichsten Genres, weil doch irgendwie von jeder anderen Musikrichtung irgendwo ein Einfluss reinkommt. Also hast du gerne Jazz, dann geh das hören. Hast du gerne Heavy Metal, dann finden wir auch etwas für dich. Hast du gerne Hip-Hop, dann hören wir ein bisschen Halftime. Also egal was du findest, wenn du suchst in Drum Bass, gibt es für jeden etwas. Darum finde ich es ein bisschen ein unfaires Klischee von Drum Bass, aber ich verstehe es auch, wo wenn man es das erste Mal hört, dann hören wir die schnellen Drums, den harten Bass. Und das mag für das ungeschulte Gehör doch manchmal ein bisschen viel sein am Anfang. Awardshows hin oder her. Dass 2020 anyway eine grosse Toilette war, schauen wir besser in Zukunft. Straight up mit unreleasedem Material von der Drum Army Gang aus Nidwalden. Ampere. Elektronisch. Immer handpflückt. elektronische Musik immer gegen den Strom. Zurück aus dem Zeitstrudel auf einen Ampere-Discord-Server. Ich lungere noch immer mit dem Luca und dem Tobi von der Drum Army im Channel. Und während wir vorher bereits ein bisschen über den Rave geredet haben, frage ich straight up, was ist dort abgegangen im Senkel? Ich konsultiere am Montag das Boulevardblatt meines Vertrauens und boom, offizieller Corona-Verdacht auf einer Party von euch. Groteske Frage, wie hat sich das angefühlt? Ja, es war sicher ein sehr merkwürdiger Moment gewesen, weil man hat ja schon öfter von so Veranstaltungen gehört, wo Leute nachher in Quarantäne haben müssen. Aber in Nidwalden hat es sehr wenig Fälle gegeben vorher. Fast keine eigentlich in der ersten Welle. Und deshalb hat man sich wie ein bisschen, ich sage jetzt mal, falsch sicher gefühlt. Aber es hat sich dann auch so ergeben nach der Veranstaltung, dass wirklich die Regierung vom Kanton sehr gut reagiert hat und wirklich sehr viele Leute halt sehr schnell in Quarantäne geschickt worden sind. Und in unserem Umfeld, wir kennen ja viele Leute, die auch an der Party sind, sind zum Beispiel jetzt keine Leute direkt betroffen gewesen. Also es war niemand Corona-positiv gewesen oder hat Symptome gehabt oder so nach dem Vorfall. Und wir sind auch sehr froh darüber, dass das anscheinend nicht so gespreadet hat und so mit Contact Tracing und auch mit den Massnahmen sehr gut funktioniert hat. Ihr seid doch eher jüngere Semester. Ihr beide habt Nidwalden aus Studiengründen den Rücken gekehrt. Vermisst ihr das Heart of Darkness, a.k.a. die Heimat stellenweise? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kann für Luca und mich beide reden. Wir sind mega happy, wo wir jetzt sind. Er ist in Luzern und ich bin in Basel. Aber wir gehen beide noch sehr viel heim. Wir haben immer noch das grosse Zentrum ist in Nidwalden. Wir haben immer noch die ganzen Leute um die Drum Army herum. Man tut jetzt alles mehr telefonieren oder macht es über Discord wie wir jetzt, aber man weiss sich zu helfen und ist nie so weit weg von daheim. Ich kann mich noch erinnern, als wir für das erste Ampere-Special an einem komplett verregneten Samstag im Sommer für den Musiktag auf Stansabend sind, nur um zumindest im September von einem verdammten Schneesturm heimgesucht werden. Was mir neben dem aber hängen geblieben ist, war das Konzert von Martina Lussi. Es war wirklich eine super nice Experience, gewesen, wirklich intens. Würdet ihr sagen, die Region wird ein bisschen underrated? Ja, also ich habe gewissermaßen das Gefühl, dass der Kanton Nidwalden auf jeden Fall unterschätzt wird, was die kulturelle und auch musikalische Vielfalt und Bewegungen dort so am Kreieren sind. Ich denke aber auch, es liegt gewissermaßen daran, dass die Leute auch nicht unbedingt so darauf aus sind, jetzt weltbekannt zu werden. Es ist wie auch schön, wenn man lokal halt wachsen kann und den Rücken gestärkt bekommt von den lokalen Bewegungen. Und dass man eben jetzt zum Beispiel wie wir als Drum Army halt gleich auch ein Potenzial hat, so die ganze Message oder Musik, die man verbreiten will, schweizweit oder sogar weltweit zu fördern. Und dass man halt auch ein grosser Teil so die Willenskraft ist von den Leuten. Eben Stanzer Musiktag, den du jetzt erwähnt hast, ist zwar ein kleines Festival, aber ich glaube, schweizweit hat das einen sehr guten Ruf und auch eine gewisse Bekanntheit. Und eben, die schaffen es auch, sich da durchzuboxen und den Ruf beizubehalten. Durch das habe ich das Gefühl, auf jeden Fall, das wird unterschätzt. Wie wichtig ist die Community für euch? Vor allem eben, du hast von einer lokalen Verankerung geredet. Wie stark kommt eigentlich alles aus dieser Community raus und inwiefern bestimmt das auch ein bisschen euer Agieren auf dem internationalen Parkett? Ja, ich glaube, wir haben eigentlich der Community nur schon zu verdanken, dass wir jetzt überhaupt mal Drum Bass hören, wo es sind doch die älteren Semester gewesen in Stanz, wo uns das gezeigt haben, die ersten Partys organisiert haben im Senkel und einfach dort reinzukommen, nur schon mal das. Es war vermutlich für die meisten von uns auch wegweisend gewesen, wie sich der Musikgeschmack weiterentwickelt hat. Und auch mit den ganzen anderen Crews ist es immer so ein Zusammenspielen. Man lernt neue Sachen kennen, man täuscht sich aus. Darum würde ich sagen, ist die Community genauso mitschuldig, wie Drum Army jetzt aussieht, wie wir, die das ganze Label leiten. Ich meine, eben, ihr sagt es ja, die Community spielt eine grosse Rolle und die Älteren haben euch sozusagen etwas weitergegeben. Das lässt mich gerade weiterdenken. Drum & Bass ist immer eine sehr unkommerzielle Musik gewesen. Ohne die aktive Beteiligung aus der Szene wird es kein Weiterexistieren geben. In welcher Verantwortung seht ihr euch dort für Nidwalden? Du hast auch schon erwähnt, dass der Rave etwas sehr Wichtiges ist in elektronischen Musikrichtungen. Und wir haben uns jetzt dort so etwas zurückgenommen. Respektive, wir wollen dort wie auch im Kanton Nidwalden selber halt den anderen Crews so ein bisschen ihren Space geben und so. Aber für uns ist auch jetzt eben so das ganze Label-Management und die ganze Musikverbreitung und Förderung hat für uns einen sehr wichtigen Aspekt für das angenommen. Man merkt es auch immer mehr, dass die Jungen den Sound jetzt fängt an zu hören, wo auf Drum Army rauskommt, also auch die jungen Nicht-Waldnerinnen und Nicht-Waldner. Lustige Geschichte, ich war gerade mit meiner Freundin daheim vor ein paar Tagen und dann war ihr kleiner Bruder einfach wirklich gerade ein Tune von Drum Army am hören und der hat eigentlich nicht so viel mit Drum Bass am Hut gehabt vorher und ich habe das absolut gefeiert, weil so war, ja, yes, wir haben einen Impact auf die jungen Leute und wir können die Musikszene auch mit unserer Musik, die wir veröffentlichen, ohne jetzt gross Partys mehr in Nidwalden zu machen oder regelmässig fördern. Vor ein bisschen mehr als einem Jahr haben wir mit Ampere eine 15-minütige Drum-Bass-Doku gemacht. Schamloser Self-Plug, bitte schauen. Dort drin sagst du, Luca, dass es von Vorteil sein kann, aus einem Land zu kommen, das für den Sound vielleicht nicht so bekannt ist. Wie widerspiegelt sich dieser Aspekt auf euer Label und habt ihr einen Exotenstatus? Ja, wir verkaufen uns amig so ein bisschen. Ja, wir sind so ein Drum-Bass-Label aus den Alpen. Das ist sicher gewissermaßen so ein bisschen ein Exotenstatus, wenn man denkt, dass die Szene halt aus dem England kommt und jetzt auch nicht unbedingt in die Schweiz projiziert wird, wenn man daran denkt. Ich habe an dieser Aussage von der Doku immer noch fest. Weil durch das halt die Szene sehr klein und familiär ist, ist es dann zum Beispiel auch so als Label, dass einem auch wie wieder jetzt auf die Region vorher bezogen, mega der Rücken gestärkt wird und dass man halt wirklich auch gepusht wird. Also man hat eine Chance, an den Drum Bass Arena Awards nominiert zu werden und vielleicht auch, wenn andere Labels herum wären, die von gewissen Schweizer Hats mehr gefeiert werden, als wir voten sie vielleicht gleich zuerst für uns, weil wir halt ein sozusagen wie gewissermaßen lokales Produkt sind und man das auch mit pushen will, weil man das Potenzial da drin sieht und halt auch sehr verknüpft ist und man kennt uns zum Beispiel auch und wir kennen auch Draverin und Draver, die fleissig am Mitpushen sind von dieser lokalen Szene. Du sagst selber, die Szene ist definitiv überschaubar, ein bisschen wie eine grosse Familie, nehme ich das wahr. Es gibt manchmal einen Zwist, es gibt aber auch sehr viele schöne Momente, wo man feiert und wenn einmal Weihnachten ist, dann kommen alle zusammen und man vergisst und man ist für genau das Gleiche da, nämlich für die Musik, für den Rave. Was bedeutet die Zerrissprobe von Covid und das Fehlen vom Rave für die Community? Ich habe eigentlich die Hoffnung, dass wir ein bisschen das Gute mitnehmen aus dem Ganzen und die Leute vielleicht wieder alles ein bisschen mehr schätzen. Man nimmt alles wieder mehr wahr und sieht den Aufwand, der dahinter betrieben ist und schaut es vor allem nicht mehr selbstverständlich an. Das ist ein sehr, sehr guter Aspekt. Die Selbstverständlichkeit, die eigentlich jahrelang auch bei mir omnipräsent war. Ich habe das irgendwann auch gar nicht mehr so wirklich wahrgenommen, was das für mich persönlich bedeutet. Natürlich ist das auch, kommt das auch von einem Job her sozusagen. Wie würdet ihr sehen, was macht denn ein Drum and Bass Rave aus? Ich glaube, ein Drum Bass Rave wird so sehr durch die Inklusivität geprägt. Es ist sehr ein durchmischtes Publikum, das sich aber durch den gemeinsamen Nenner Drum Bass respektiert und schätzt auch, dass das auch von anderen Leuten gehört wird. Das ist so ein bisschen für mich der wichtigste Aspekt, dass halt so das Inklusive, jeder ist willkommen. Es kommt wie nicht darauf ab, woher man kommt oder was man macht. Man ist willkommen und man ist zusammen am Abfeiern und man feiert, wenn die anderen am Abfeiern sind. Voll. Vielleicht, dass ich da noch etwas hinzufüge, was ich immer an Drum Bass Rave sehr geschätzt habe, ist, dass Frauen zu 99% in Ruhe gelassen werden. Also ich habe das an vielen anderen Partys gesehen, wo ich schon gesehen habe, dass einfach Frauen angetanzt werden und begrapscht. Und das ist eben auch immer etwas, ich habe noch nie von einer Kollegin gehört, dass es irgendeine blöde Szene gab an einem Rave. Darum würde ich auch sagen, es sind immer alle auch sehr rücksichtsvoll gegenüber von allen anderen Leuten, die dort sind. Und es ist echt immer ein gutes Klima, egal in welchem Kanton, egal in welchem Land. Auch wenn die Rückkehr vom Rave noch in den Sternen steht, heisst das nicht, dass wir nicht ordentlich Zündstoff fürs Tanzbein liefern können. Wir rinsen wieder zwei Tunes vom Label Drum Army aus Nidwalden. Halt ohne Vollkontakt, dafür mit Vollkornbrötli. Ampere, dein Stromstoss bei SRF Virus. Vor dem Schluss geht es aus der Sperrzone nochmal raus in die weite Welt. Die O-Bro LP feiert heute, am 20. November, wenn der Podcast rauskommt, seinen Release-Tag. Zuerst mal herzlichen Glückwunsch zu einer 21-Track-Riesen-Compilation. Was vorher einzelne EPs gesehen sind, ist mit der aktuellen Ausgabe ein Mammutprojekt geworden. 21 Tracks aus der ganzen Welt von einem äußerst diversen Cast. Euer grösstes und, glaube ich, auch wichtigstes Projekt bis jetzt. Wer kommt auf so eine Idee? Dort nach verdammt viel Arbeit für die Leidenschaft, aber auch nach verdammt viel leidenschaftlicher Arbeit. Ich glaube, du hast das mega schön gesagt mit leidenschaftlicher Arbeit. Also wir sind vermutlich vor etwas mehr als einem Jahr, haben wir irgendwie mal uns gesagt, jetzt haben wir bald 2 Jahre durch. Wir wollen mal etwas Grösseres anfangen und haben dann richtig LP, Album auf denken. Und dann ist dann für uns eigentlich der nächste logische Schritt gewesen, eine grosse Various Artist Compilation zu machen. Und wir haben dann eigentlich relativ schnell mal auf das Konzept des Yo Bro zurückgreifen. Das ist jetzt schon auch, seit 2 Jahren gibt es das. Und Das Yo Bro ist so mega Family. Dort sind unsere Kollegen, unsere Freunde und es ist wirklich Familie geworden. Ist das perfekte Konzept für so ein grosses erstes Album, dass wir einfach mal die Leute, die wir schätzen, die wir die Musik cool finden, all zusammen trommeln und auch ein bisschen Community um das bildet. Es ist auch, glaube ich, von den Artists her jetzt bis jetzt sehr gut angekommen, so mit uns zusammenarbeiten. Es ist wirklich von Anfang an eigentlich sehr unkompliziert gewesen. Man konnte sagen, was man will, man konnte direkt sein. Darum, auch wenn es viel Arbeit war, ist es, wie du gesagt hast, Leidenschaft gewesen. Und wir haben es eigentlich immer gerne gemacht und wir haben immer das Ziel vor Augen gehabt und haben gewusst, das wird sich lohnen. Ich muss sagen, ich liebe das Cover. Sehr schöne Illustrationen von allen Beteiligten auf dieser Scheibe. Wie ist es zu dem gekommen? Ist das ein Freund von euch? Ist das auch wieder Community? Ja, das ist eine recht schöne Geschichte, zeige ich gerade so, dass du das ansprichst. Weil das ist tatsächlich von unserem so Main-Graphic-Designer gemacht worden. Also so die Emoji-Grafik-ähnlichen Illustrationen. Und das ist halt so das Konzept von dieser Release-Reihe, die wir haben. Die nennt sich Drama. Das ist so ein bisschen, man hat als elektronisches Label oft so verschiedene Release-Reihen für die Leute, die das nicht wissen. Und Drama ist für uns so die Reihe, die halt wirklich so ein bisschen Boundary-Pushing sein. Also wo halt auch wirklich auch so ein bisschen eher die bekannteren Artists oder grösseren Releases drauf sind. Und wir haben wie gefunden, bei so einem grossen Projekt wäre es eigentlich nur schön, wenn das gerade unser Inhouse-Grafiker so würde machen. Weil der hat bis jetzt halt immer Grafik dazu gemacht, aber noch nie selber die Illustrationen. Und es hat sich jetzt so ergeben, dass das wirklich bombastisch gut rausgekommen ist. Also auch wirklich Props an Samuel Rossi. Er ist ein sehr talentierter Grafiker und wir sind mega froh, dass er bei uns im Boot ist. Die Artists auf der Yo Bro LP länger von der schlafzimmerigsten Newcomer bis zur weltweit tourenden Szenengrösse. Wie sind ihr bei der Selection vorgegangen und wann hat das Projekt langsam auf Sinn gegeben? Ich glaube, die Selection war recht spontan. Wie schon vorher erwähnt, haben wir einfach mal angefangen mit unseren Kollegen auffüllen. Wir haben über das Jahr hinweg immer mal wieder Demos bekommen von Leuten, die uns schon viele Sachen geschickt haben, von Leuten, die das erste Mal etwas geschickt haben. Und wir haben einfach wirklich so Schritt für Schritt Leute, die schon bei uns released haben und Leute, die noch bei uns werden releasen, auf Anfragen, ob sie interessiert werden. Und so ist eigentlich mehr und mehr ist das Ganze zusammengekommen. Ich glaube, die Frage nach dem Sinn ist eine sehr gute Frage, wo Sinn ist immer so eine Definitionsfrage. Aber für uns hat es von Anfang an Sinn gemacht. Wo wir haben das Ziel gesehen und haben gewusst, das wird so rauskommen und es wird divers werden. Es ist von Anfang an hat es divers sein. Das heisst, wir sind nie mega an einen roten Faden gebunden. Also wir haben jetzt nie gesagt, hey, jeder Tune muss dark, deep und minimal sein. Dann wäre das natürlich ein viel, viel aufwendigeres Projekt, um zu schauen, dass 21 Artists alle einen Tune machen, der wirklich genau in das Konzept hineinpasst. Aber da es einfach wirklich various Artists ist und wir die ganze Bandbreite zeigen wollen, ist es echt, hat es uns recht erleichtert und hat auch von Anfang an Sinn machen. Elektronische Musik aus der Heimat gehört nicht nur zu unserem Leistungsauftrag, sondern auch zu unseren Leidenschaften. Ihr veröffentlicht sehr viel Schweizer Musik. Ist das immer schon ein Anliegen von euch gewesen? Und welchen Stellenwert nimmt der Aspekt ein, wenn das Label wie in eurem Fall auch wächst? Es war auf jeden Fall ein wichtiger Stellenwert für uns von Anfang an. Wir haben das auch am Anfang wirklich so ein bisschen Konzept geschrieben, so das und das und Aspekt, wo wir das Label so als wichtig empfinden und auch verfolgen wollen. Und ein Aspekt davon war schon auch, dass wir Schweizer Produzentinnen und Produzenten fördern und ihnen wie eine Plattform bieten mit dem Label, dass halt auch nicht nur wir als Label, sondern die ganze Schweizer Producer-Community wachsen kann. In der Zukunft jetzt ist das natürlich sicher so, dass man wächst und vielleicht auch mal eher mit grösseren Namen etwas machen will. Aber das ist für uns wie nicht zentral. Also wenn jetzt jemand sich aus der Schweiz bei uns meldet zum Beispiel und eben sagt, ich würde gerne das und das bei euch releasen, kann ich das, dann hat so eine Person sicher eine gute Ausgangslage, insofern die Musik dann auch stimmig für unser Label ist und auch irgendwie halt dazu passt und qualitativ den Aspekt erfüllt. Viel Liebe geht an dieser Stelle raus an die ganzen Newcomer und etablierten Artists aus der Schweiz. Bevor wir uns leider von Luca und dem Tobi von der Drum Army verabschieden müssen, gibt es noch zwei Quick Questions, die ich so ziemlich allen stelle. Und zwar ist es Opening oder Closing? Jetzt in einem DJ-Set ist für mich ganz ehrlich das Opening. Weil ich finde, mit dem prägt man den Abend sehr stark. Es sind vielleicht noch nicht so viele Leute um an einer Party am Anfang und man hat dann als Opening-DJ wie so die Verantwortung, die Leute in den Club reinzuholen. Und das ist das, was DJing für mich ausmacht. Man muss auf das Publikum reagieren. Logisch, man hat seine Selection von weiss auch nicht wie viele Tunes. Man tut das ja nicht eins zu eins vorbereiten. Ich spiele den Tune, dann den, sondern man schaut, wie reagiert das Publikum, wenn ich jetzt eher in einem Opening so etwas spiele oder so etwas. Und dann vielleicht auch den Übergang ins zweite Set gerade so machen. Also das ist für mich ganz klar der Favorite von diesen beiden jetzt. Das kann ich die ganze Meinung von Luke eigentlich nur unterstützen. Ich würde auch sagen, auch wenn es ein bisschen schwerer ist, das Opening-Set, um eben, wie er gesagt hat, die Leute abholen, macht es mehr Spass und du musst mehr überlegen und einfach mehr arbeiten, um die Leute abholen und einfach sagen, hey, jetzt geht's los, heute gehen wir dort durch und kommen mit und haben Spass. Zweite Folge, 808 oder 909? Uiuiui. Für mich ist es, glaube ich, 808. Weil ich muss sagen, ich feiere halt so den Bouncy-Charakter von 808. Ich hoffe, ich mache jetzt niemand aus meinem Umfeld hässlich mit der Entscheidung. Ich persönlich konsumiere zum Beispiel auch viel so ein bisschen contemporary, experimentelle Hip-Hop oder Trap oder so, einfach so generell Beatmaking. Und dort ist halt 808 auch ein sehr wichtiger Faktor drin. Und darum ist das mein Favorite jetzt von diesen beiden. Ich würde sagen, bei mir kommt es doch am Schluss ein bisschen aufs Gesamtpaket drauf ab. Ich meine, gegen einen guten Tune mit einem schönen 808-Kick, der einfach nachklopft, sagt garantiert niemand etwas. Aber wenn 909 gut gemacht ist, dann bin ich auch super happy drum. Ich weiss jetzt nicht, ob ich da einen klaren Favorit könnte nennen. Danke fürs Gespräch und natürlich viel Erfolg mit der Yo Bro LP. Schön, dass ihr dabei gewesen und bleibt safe. Knappe 5 bis 10 Minuten bleiben uns noch in dieser Folge. Da wir aber jetzt so viel gequasselt haben, gibt es jetzt straight up nur Musik. 4 Tracks ohne Blabla. Natürlich wie immer zum Rekapitulieren in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. man see the master plan. Chop a dope plate and snort a man who like Guantanamo beat a chamanta, chamanta, chamanta, chamanta, chamanta, chamanta. Nach dem hyperaktiven Endspurt wechseln wir zum Abschluss dieser Folge ab der Überholspur und schalten genüsslich mit etwas richtig Grossem endgültig auf Cruise Control. Vor einer Woche ist die neue LP vom österreichischen Superstar-Duo Kruder und Dorfmeister rausgekommen und wie der Albumtitel 1995 bereits vorausschickt, nimmt uns der Langspieler zurück in die Zeit, wo Trip-Hop noch ein Ding war und wo man ihre DJ-Kicks-Compilation noch in jedem zweiten Szeneladen gepumpt hat. Der Track «Morning» schließt das Special auf einer zurückgelehnten Note. Natürlich gibt es alle Tunes in der Spotify-Playlist und die ganze Show zum Nachspüren auf den gängigen Podcast-Portalen. Big ups fürs Dabeisein und bleibt safe. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Natürlich hier bei Ampere mit mir und Benni, hier auf SRF Virus.